speien. Draus die kleinen Bäche klagend eilen. Paradiesen wechselt ab mit Blütenwiesen hallen, bunt bemalten Fliesen, schlank Störche schnäben, kräuselnd Eiche, die von Fischen schildern. Als neuling trat ich ein in dein Gehege, kein Staunen war vorher in meinen Wegen, kein Wunsch in mir, ehe ich dich blickte rege. Der jungen Hände fuhr sie mir Mut. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.